Ich beschäftige mich seit anderthalb Jahren jetzt ein bisschen mehr mit der Psychiatrie. Ich bin aber eigentlich Beraterin seit 10 Jahren. Ich denke auch über dieses Thema Arbeitsteilung bzw. Reduzierung der Arbeitszeit nach, um eben auch so Stressfaktoren rauszunehmen. Und beschäftige mich darüber hinaus mit der Idee, okay, man müsste dafür sorgen, dass halt Betroffene, und dann können wir in den ganzen Bereich Behinderung reingehen, ne, stärker involviert werden, und zwar auf dem ersten Arbeitsmarkt. Meine Frage an Sie, vielleicht auch an Sie beide, wäre, wie schätzen Sie die Chancen ein und den Zeitraum für so eine Thematik? Das heißt, Menschen, die nicht mehr so belastbar sind, das können übrigens auch sehr junge Menschen sein, die trotzdem, also Unternehmern klarzumachen, dass das geht, das heißt, es sind andere Arbeitszeitmodelle, die darüber entstehen müssen, Unternehmern, Unternehmerinnen klarzumachen, dass das funktioniert, beziehungsweise welche Kompetenzen sie dafür brauchen. Weil das ist, glaube ich, auch ein Zukunftsthema und ich habe das so ein bisschen verknüpft vielleicht mit der Thematik Arbeitszeit reduzieren. Ja, dazu ließe sich viel sagen. Für mich ist die Reduktion und Umverteilung von monetär entgoltener Erwerbsarbeit ist für mich ein Integrationsprogramm, weil wir viele Menschen haben, die heute 0 Stunden arbeiten, während andere 40 Stunden plus, ja, plus nochmal 20 oder so arbeiten. Und indem wir da mal endlich einen sauberen Schnitt machen, um auch die sogenannte Arge einfach abzuschaffen, weil wir sie dadurch dann hoffentlich nicht mehr brauchen, weil alle in irgendeiner Form arbeiten können. Aber es könnte sich herausstellen, dass das dann ein Einkommen ist, das nicht in allen Fällen reicht. Und deswegen plädiere ich ja für so eine duale Existenz, sodass dann die durch die Umverteilung freigestellte Zeit, die man dann zur Verfügung hat, dass man die kreativ als eine Subsistenzressource benutzt. Das ist der eine Punkt. Ich verspreche mir also davon, nicht etwa nur Langzeitarbeitslose wieder zu reintegrieren, Entschuldigung, meine scheiß Erkältung, schlägt aufs Hirn, sondern auch Menschen vielleicht, Menschen, die, ich bin, nee, das ist der, das ist nicht auf meins, nur auf ihrs, ja? Okay. Nee, das ist nicht ansteckend, sondern das okay. Ist sozusagen der letzte Rest, aber das, die Stimme ist immer noch, okay. Und eben auch Menschen, die vielleicht Behinderungen haben oder Menschen, die auf andere Weise nicht so leicht zu integrieren sind. Es gibt noch ein anderes Problem. Die Wissensintensität, die große Globalisierung in der Arbeitswelt, vor allem auch die große, wenn man das sagen, die große, der große Leistungsdruck führt dazu, dass wir eine stärkere Selektion haben. Das heißt, wir sind nicht mehr in der Lage, Arbeit zu würdigen, die vielleicht einfacher verläuft, die vielleicht auf ganz anderen Qualitäten und Kernkompetenzen beruht, auch die soziale Kompetenz. Und das führt dazu, dass diese Selektion natürlich noch strenger Menschen ausgrenzt, die irgendeinen nur kleinen Makel, vermeintlichen Makel haben oder die nicht sozusagen diesem Bild entsprechen, eines gestylten, geschulten, körperlich fitten Menschen, der um den Planeten reist, der Touchscreens bedient, der also quasi sich gut inszenieren lässt. Und die Rückkehr zu den einfacheren Tätigkeiten, zu mehr arbeitsintensiven Prozessen oder auch zu einer Existenz, die sich eben zusammensetzt aus nicht nur kommerziellen, sondern anderen Aktivitäten, würde bedeuten, dass wir hier auch Integrationspotenziale haben. Ansonsten hätte ich nie Probleme damit, wenn man auch die politische Forderung stellt, dass Unternehmen gefälligst einen Lösungsbeitrag zu leisten haben im Hinblick auf die Integration von Menschen, die derzeit Probleme haben, integriert zu werden. Ich meine, natürlich haben wir immer noch die legislative Ebene und da ist der Staat im Moment irgendwie so ein bisschen ja, phlegmatisch einfach, was das anbelangt. Ich würde 2 Aspekte hinzufügen wollen. Ich habe seit meinem Zivildienst Probleme mit dem Wort Integration, weil ich denke, dass das Wort Integration das, wo hinein integriert werden soll, bereits festschreibt und unumstößlich da stehen lässt. Das halte ich für problematisch. Wenn wir dann dazu kommen, dass sich die Leute, die wir für nicht integriert halten, noch integrieren, verstärken wir das noch. Dem würde ich entgegenwirken wollen, indem ich sage, wir müssen einfach verstehen und unsere Orientierung ändern. Die Orientierung ist nicht der perfekte Produktionsablauf, sondern die Orientierung ist das Menschwerden in der Arbeit. Und die Orientierung ist nicht der perfekte Produktionsprozess. Dann haben wir eine Chance, alle möglichen Menschen zu integrieren. Wir machen in Leipzig 2 Projekte dazu. Das eine ist jetzt mit der Stadt, die haben das Thema Lernen vor Ort. Und dann habe ich vorgeschlagen, lass uns doch einfach mal mit dem Thema Musik, wir wissen ja alle, dass man mit Musik junge Menschen fesseln kann und auch begeistern kann, lass uns ein Projekt vor Ort machen, wo die wir für nicht integriert halten, ich schaudere das Wort, wo wir die begeistern, an etwas teilnehmen lassen können. Dass sie teilnehmen, wir müssen teilnehmen, das heißt auch von dem, was wir haben, ein Teilnehmen und alles, das heißt das. Mein erster Job, meine erste Herausforderung, die ich als, ich war, habe meinen Zivildienst in einem katholischen Jugendamt in der Stadt Leverkusen gemacht und da gab es eine Hausaufgabenhilfe für Ausländerkinder, hieß das damals. Ich habe gesagt, das müssen wir sofort ändern, der Name ist falsch, denn wir alle sind Ausländer in den meisten Ländern der Welt. Wir nennen das jetzt Hausaufgabenhilfe für Kinder unserer Nachbarländer. Das hat eine ganz andere Perspektive. Ist nicht viel geändert, aber ich will damit nur sagen, dass mit dem Wort Integration, ich meine Schwierigkeiten am Ende, wir müssen an der Stelle ja einfach die Würde des Menschen wieder in den Vordergrund rücken und auch, ich meine, jetzt gucken Sie uns mal um, wie viele Behinderte hier sind. Ja, wir nehmen das gar nicht mehr wahr. Alle Brillenträger sind behindert. Wir können ohne Prothesen nicht mehr zurechtkommen. Ja, oder ohne operative Eingriffe, wenn wir es mit dem Laser machen. Wir haben nur diese Art von Behinderung gesellschaftsfähig gemacht. Lass uns das mit allen Behinderungen machen. Dann funktioniert das wieder. Ich möchte noch was zu meinem Kollegen sagen. Also das begeistert mich, was Sie gerade gesagt haben. Und zwar auch deshalb, weil es mich erinnert an die buddhistische Wirtschaftslehre von Ernst Friedrich Schumacher, dessen Buch Small is Beautiful vielleicht sogar das Beste ist, was je zu Papier gebracht wurde, wenn wir über Nachhaltigkeit reden. Der Schumacher hat gesagt, die buddhistische Wirtschaftslehre zielt darauf, dass das Verrichten von Arbeit dazu dient, dass der Mensch sich entwickeln kann. Zweitens dient die Arbeit dazu, dass der Mensch lernen kann, mit anderen gemeinsam Probleme zu lösen, gemeinsam etwas zu schaffen. Ach ja, und drittens sagte Schumacher, ja, hat dann Arbeit auch noch damit zu tun, dass man was produziert, was man verbraucht. Das kommt noch so dazu. Aber die beiden ersten Aspekte, und das haben Sie sehr schön, finde ich, auch auf den Punkt gebracht, ist das Entscheidende. Und wenn wir diesen Arbeitsbegriff haben, ich glaube, dann kommen wir auch näher an eine Lösung ran, dieses Problems, das Sie gerade ansprachen. Die Frage richtet sich an Herrn Löbler. Ich würde da gerne nochmal auf das Thema von Transfer und Transformation zurückkommen. Daran interessiert mich am meisten, wie man das mit nachhaltigen Geschäftsmodellen zum Beispiel lösen könnte bezüglich Transformation. Also zunächst einmal, ich halte das Konzept der Nachhaltigkeit für nicht zukunftsfähig. Und zwar deshalb, weil ich es eigentlich schlimm finde, wenn etwas nachhaltig ist. Und weil ich ja dann, wenn ich einen Fehler mache, die Auswirkungen auch nachhaltig sind. Und da ich Fehler nicht ausschließen kann, würde ich immer nicht für Nachhaltigkeit plädieren, sondern für eine Gesellschaft, in der wir reversibel agieren. Das heißt, wenn wir Fehler machen, müssen wir es zurücknehmen können. Da wir heute nicht wissen, ob wir morgen Fehler machen, werden Fehler sind, wo Menschen sind, sind Fehler. Von mir aus beim Papst nicht, aber auch da. Das ist ja nicht alles so schön, wie wir es gerne hätten. Also, ich habe immer Bauchschmerzen bei dem Begriff Nachhaltigkeit, sondern ich will sagen, Sie müssen eigentlich jeden Tag Menschen finden, denen Sie bei Ihrem Werdevorgang helfen. Dann ist das ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Ich meine, das ist ja die Idee der arbeitsteiligen Welt. Ich mache etwas, wovon andere was haben. Und deshalb komme ich mit denen in den Austausch. Und wir lernen zunehmend, dass die Menschen umso mehr würdigen, je mehr es bei ihnen das Werden befördert. Und das wäre dann ein Businesskonzept. Eigentlich habe ich an Herrn Pecht die Frage, Sie haben von den Rettungsinseln gesprochen. Wie viel Prozent der Bevölkerung schätzen Sie sind da schon aktiv? Weil, ich stelle mich mal kurz vor, mein Name ist Heike Krüger, ich komme aus Göttingen, ich bin in der Transition Town Initiative aktiv. Ich will mich, meine Geschäftsidee ist textiles Upcycling, das heißt, ich mache das, was ich hier anhabe, aus Textilmüll mache ich Neues, neue Bekleidung, andere neue Sachen. Ich habe mir vorhin notiert in meinem Buch, ich habe das Gefühl, dass ich es richtig mache, nachdem ich Sie gehört habe und auch Sie. Bin aber trotzdem nach wie vor sehr verunsichert, ob ich zu den wenigen Idioten gehöre, die einfach das richtige Wissen, also das Wissen, dass sie das Richtige tun möchten, die eigentlich auf dem richtigen Weg sind, aber von der Masse letztlich überrollt werden. Da kann man ganz einfach Folgendes zu sagen aus meiner Sicht. Ich habe gelernt in meiner Tätigkeit über die letzten x Jahre, dass die Erkenntnis von heute der Irrtum von morgen ist. Und deshalb möchte ich nicht, dass meine Erkenntnis nachhaltig ist. Aber die Irrtümer sind nötig, um den weiteren Prozess zu haben. Das heißt, ob ich richtig liege oder nicht, wird die Zukunft zeigen. Aber trotzdem muss ich mit Vehemenz meiner inneren Erkenntnis folgen. Ich habe gar keine andere Chance. Aber wer strebend ewig sich bemüht, den können wir erlösen. Aber wir wissen nicht, ob wir dabei Irrtümer machen. Wahrscheinlich machen wir welche und dann ist es gut, wenn die nächste Generation diese Irrtümer korrigiert. Und dann ist es umso besser, wenn die Irrtümer reversibel waren. Also ob ich richtig oder falsch bin, mögen bitte die Nachkommen entscheiden. Und dann dürfen sie mich auch kritisieren, wenn sie es nicht so kräftig tun. Nochmal zu den Rettungsinseln. Ich glaube, es geht überhaupt nicht darum, Massen zu erreichen. Wer das versucht, hat schon verloren. Weil das, was man heute tun muss, in der Logik der Konsumdemokratie, um die Massen zu erreichen, das ist genau das, was nie nachhaltig sein kann und was auch nicht wirksam sein kann, sondern dann eher sogar noch problemverschärfend sein kann. Es geht darum, zwei Tendenzen einfach in Augenschein zu nehmen. Das eine sind die vermutlich nicht mehr zu verhindernden Eskalationsszenarien, die ich aber nicht als Katastrophe bezeichnen würde. Die nächste Energie- und Finanzkrise kann ja auch fröhlich vonstatten gehen, wenn wir etwas vorbereiteter sind und wenn wir sagen, ach siehste, das wollten wir schon immer machen, reduzieren, aber es war so schön auf dieser Party hier, Party namens Gegenwart, deswegen wollte keiner das Licht ausmachen oder dem DJ sozusagen den Strom abklemmen. Das ist das eine, das wird auf uns zukommen. Griechische Verhältnisse in Deutschland sind überhaupt keine Utopie, vor allem dann nicht, wenn plötzlich die Ressourcenpreise zunehmen oder sogar auch Flächenknappheit Platz greift. Das erleben wir schon in einigen Bundesländern, was also die Nahrungssituation anbelangt. Die zweite Tendenz sind die Rettungsinseln. Der Job der Rettungsinseln ist überhaupt nicht der, eine soziale Dynamik oder Emergenz oder Überzeugungskraft herauszubilden, die Chance hat, Massen zu erreichen, sondern der Job der Rettungsinseln ist, zu überwintern. Das heißt, auf diesen Moment oder diese Gunst der Stunde zu warten, wenn diese griechischen oder anderen Verhältnisse oder Energieverknappung über uns hereinbrechen. Die Rettungsinseln sind gespeichertes oder gelebtes Erfahrungswissen. Es sind soziale Praktiken, die vielleicht hoffentlich, wie Sie das beschrieben haben, postwachstumstauglich sind. Auf diese Lebensstil- und Versorgungsschablonen können dann jene zugreifen, die heute noch mit autistischer Strenge all das vernachlässigen, worüber wir jetzt gerade reden, aber dann später ja, doch gezwungen sein werden, davon Gebrauch zu machen. Das kann Gewalt, Frustration, das kann soziales Ungemach tilgen, sogar vielleicht gänzlich verhindern. Und natürlich kann man jetzt auch schon sagen, dass die Potenziale dieser Rettungsinsel noch nicht erschöpft sind. Ich rede von einer Avantgarde, ich rede von einer funktionalen Elite, ich rede von Pioniergruppen, die immer eine Minderheit bleiben werden, aber es kann sein, dass die durchaus schon noch etwas anwachsen. Und was Sie gerade geschildert haben, finde ich ganz großartig. Wir haben gerade in Oldenburg auch ein Repair-Café eingerichtet. Ich selber habe gerade ein Forschungsprojekt beantragt. Da geht es um Reparaturkulturen und Textil-Upcycling. Das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Aber klar ist eben auch, ob jemand jetzt Repair oder Upcycling und dergleichen betreibt, das ist eine schöne Sache. Nur für mich, ich habe das ja auf der zweiten Folie heute gesagt, heißt Nachhaltigkeit nicht nur zu beschreiben, was man zusätzlich tut. Nachhaltigkeit ist für mich nicht nur eine Frage des zusätzlichen Bewirkens, sondern auch des kreativen Unterlassens. Ja? Das heißt, Ihre Mobilität, Ihre Elektronik, also alles das, was Sie sonst noch so machen in Ihrem Leben, außer Textil-Upcycling, ist natürlich auch wichtig. Muss man auch angucken, um die Frage zu beantworten, ob Sie mit Ihrem Modell tatsächlich schon postwachstumstauglichen Lebensstilen vorgreifen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es bei Ihnen ist. Ich bin da optimistischer. Wir hatten mal vermeintlich Verrückte, die sich dafür so abstruse Dinge eingesetzt haben, wie das Wahlrecht für Frauen. Heute ist das unser normales Leben. Was ich damit sagen will, ich bin überhaupt nicht so pessimistisch, dass ich mir nicht vorstellen könnte, dass wir alle gemeinsam vernünftiger werden. Und einerseits, weil wir es müssen, aber auch, weil uns die Einsicht treibt. Und weil uns auch die Erkenntnis und die Erfahrung treibt, dass eben dieser Konsum, dem wir so folgen, gar nicht glücklich macht. Ich meine, das wird doch zunehmend klar. Und das wird auch zunehmend allen klar. Und dann fragen wir uns natürlich, was machen wir stattdessen? Und dann wird uns klar vielleicht, was wir dann machen können. Und dann ergreift es doch, das ist wieder die Frage, führen wollen und folgen können. Ich bin schon Optimist, ich glaube an den Menschen. An sich sozusagen, wenn Sie so wollen. Da bin ich optimistisch. Oder er ist ein Irrläufer der Evolution. Na gut, dann sterben wir irgendwann aus. Aber solange wir das noch nicht sehen, bin ich optimistisch. Nee, also da muss ich Ihnen an einem Punkt wirklich widersprechen. Die Erkenntnis bewirkt gar nichts. Was immer nee, das Vorleben, überhaupt klar, nicht. Die Erkenntnis. Genau, das heißt, Vorleben, das tun heißt, wir ja. Diese Gesellschaft ist nicht reformfähig. Wir haben alles begriffen, wir sind sowas von aufgeklärt, die Aufklärung sticht ja schon wie Hafer. Also ich meine, Sie können ja heute schon in der Bild-Zeitung und in der ADAC-Motorwelt einiges von dem zu lesen bekommen, worüber wir gerade reden. Und unsere Lebensstile entwickeln sich mit einer Affengeschwindigkeit, also praktisch weg von dem, was also postwachstumstauglich wäre. Die Logik der modernen gesellschaftlichen Entwicklung ist und war niemals etwas anderes als reine Expansion. Das Frauenrecht, Wahlrecht für Frauen und so weiter, ist Expansion. Es ist das Versprechen einer zusätzlichen Freiheit. Das kann man immer sofort im Konsens und auch in den breiten Massen verankern. Aber in dem Moment, wo reine Reduktion plötzlich, also ein Widerspruch zum bisher kultivierten Freiheitsbegriff, Platz greifen müsste, da ist das nicht so einfach. Was wir brauchen, sind Übungsprogramme. Ja, da bin ich wir haben keine Übung. Wir haben keine Übung, so zu leben, wie wir leben müssten, damit wir ökologische Grenzen einhalten und praktisch sozusagen das überhaupt aushalten, was dann einträte, wenn unsere politischen Forderungen erhört werden. Jetzt kommen wir zum Punkt. Ich wollte einen Satz noch. Der Mensch kann nicht, was er nicht geübt hat. Man springt nicht ins Wasser, wenn man nicht schwimmen kann, wenn man es nicht gelernt hat. Und dieses Lernen ist eine substanzielle Praktik und nicht eine Theorie, wie man schwimmen müsste. Und deswegen ist Überzeugung, deswegen ist Lernen oder wie Sie es gerade gesagt haben, Einsicht, ja, ist nicht das Papier wert, wo sie draufsteht. Nur die gelebte Praktik ist die einzige Kommunikationsform, die handlungswirksam ist. Und die gelebte Praktik beruht nicht allein auf Einsicht, sie beruht auf Routine. Aber das ist jetzt, weil Sie Ihren Einsichtsbegriff auf meine Aussagen anwenden. Das lasse ich nicht zu. Mein Begriff von Einsicht ist einfach ein anderer. Einsicht kommt immer nur aus dem Üben, aus dem Tun. Deshalb ist die eigentliche Katastrophe in unserem Land die, dass wir alle Tunsfächer in den Schulen streichen. Das ist, wir streichen Sport, wir streichen Musik, wir streichen Kunst, wir streichen Werken. All die Fächer, die die Praktiken ermöglicht, streichen wir. Und deshalb können wir nicht mehr üben. Wir müssen die Schulen reformieren, dass sie nicht mehr nur intellektuell arbeiten, sondern in Praktiken wirken. Und dann kommen wir wieder zusammen. Jetzt haben Sie mich eingefangen. Bravo. Und dann kann sich auch was tun. Ja.